Zum 71. Gründungstag der PDAK gab es am 30. September und 1. Oktober in Tschechien, Dänemark und der Schweiz die Festmeetings. Auf den Veranstaltungen wurden die Glückwunschadressen an Genossen Kim Jong-un angenommen. Aus gleichem Anlass gab am 30. September das Nationale Sozialideologie-Studienkomitee der Demokratischen Republik Kongo ein Bulletin heraus.